Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung und einem Streitgespräch, einem Duell um Mitternacht, könnte man sagen. Der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla trifft auf Friedrich Schindler, um zu diskutieren über die vielleicht, ich zitiere, größte Krise der AfD, wie es Friedrich Schindler ausdrückt. Und er meint damit die sogenannte Verbandenaffäre, über die wiederum Tino Chrupalla sagt, ich verstehe, dass es dafür den ein oder anderen ein Geschmäckle gibt, aber nichts daran ist rechtswidrig. Und beim Stichwort Geschmäckle sind wir quasi schon im Ländle, wo gerade gewählt wurde und wo. Und das ist interessant, trotz der Tatsache, dass es ja eine Landtagswahl und damit ein sehr innerdeutscher Vorgang war, auf erstaunlich deutliche Art und Weise die Widersprüchlichkeiten in der Außenpolitik der AfD offenbar wurden. Und die Frage an den Chef ist, wer gibt da eigentlich den Ton an? Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr. Ja, es ist der Parteispitze um Tino Chrupalla extrem aufgestoßen, sagt Friedrich Schindler, dass der Spitzenkandidat der AfD aus Baden-Württemberg, Markus Frohnmeier, kurz vor der Wahl noch nach Amerika geflogen ist, um an einem Treffen von amerikanischen Rechten teilzunehmen. Interessant in dem Zusammenhang, Markus Frohnmeier trat nur als Spitzenkandidat an, war aber offenbar nicht bereit, als einfacher Landtagsabgeordneter auf dem Wahlzettel zu stehen. Mit anderen Worten, man konnte ausgerechnet den Spitzenkandidaten nicht wählen. Die große Frage ist, warum nicht? Und was meint Friedrich Schindler, wenn er sagt, in der sogenannten Verwandtenaffäre muss man differenzieren? Nicht jede Einstellung eines Verwandten ist gleich problematisch. Es gibt neben dem Buch von Justus Bender über die AfD seit einiger Zeit schon, glaube ich, ein zweites, das sich wirklich zu lesen lohnt. Und das ist seins, in dem er Höckes Weg zur Macht nachzeichnet und ihn als eigentlichen Vordenker der AfD beschreibt. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Chrupalla, erste Frage an Sie. Wie schauen Sie auf die aktuelle Situation im Nahen Osten, die Bombardements im Iran durch Israel und die USA? Ja, es sind schon sehr besorgniserregende Bilder, die man dort sieht. Und das treibt einen natürlich auch um. Wenn man sieht, das ist jetzt der zweite große Krieg oder vielleicht sogar der größere Krieg, der im Nahen Osten jetzt stattfindet, neben der Ukraine. Und natürlich auch die Gefahr sieht, dass es sich eventuell zu einem dritten Weltkrieg ausweiten könnte. Die Bilder zeigen, die nicht gut ist, ne? Muss man sagen. Mhm. Der Angriff, die Tötung Khameneis, wo stehen Sie da? War das richtig? Also ich halte das für schwierig, wenn man einen Staatsoberhaupt, egal ob man ihn gut oder schlecht findet, und sicherlich ist Khamenei sicherlich kein Staatsoberhaupt, was für sein Volk Gutes bewirkt hat. Ja, das will ich ganz klar sagen. Und nichtsdestotrotz ist es, denke ich, selten oder einzigartig, dass man einen Staatsoberhaupt auf diese Art und Weise tötet, ausschaltet. Und die Frage ist, was bezweckt man damit und was erreicht man damit? Und ich sehe bei diesem ganzen völkerrechtswidrigen Krieg, das ist es, keine Exit-Strategie, überhaupt keine Strategie, was man eigentlich bezwecken will. Will man einen Regime-Change erzeugen? Das sehe ich einfach nicht. Mhm. Und das können ja die Amerikaner und die Israelis selbst nicht sagen. Und teilweise widersprechen sie sich ja auch. Mhm. Das heißt, Sie kritisieren das, Sie berufen sich aufs Völkerrecht. Welches Vorgehen hätten Sie sich gewünscht? Ja, ich denke, das ist ja auch unsere Position als AfD, im Übrigen auch in unserem Parteiprogramm, dass wir Regime-Change ablehnen. Und dass natürlich diese Umbildung auch von Regierungen muss vom iranischen Volk selbst kommen, aus dem iranischen Volk im eigenen Land. Man wird ein Land, und das hat gerade der Nahe Osten gezeigt mit den vielen Kriegen und Konflikten, Irak, Libyen, Syrien, Afghanistan auch, dass man solche Regime-Change mit Bombardements nicht bewegen wird, dort eine andere Politik zu machen. Würden Sie folgenden Satz unterschreiben? Ich fordere die Vereinigten Staaten, Israel und den Iran auf, die Lage zu deeskalieren, die Nachbarländer nicht in diesen Konflikt reinzuziehen und zu Diplomatie und Verhandlungen zurückzukehren. Absolut. Wissen Sie, von wem der ist? Sagen Sie es mir. Von den Linken. Ja, von Frau Baerbock. Da hat sie ja mal einen Treffer gemacht. Ist ja auch mal was wert, ne? Annalena Baerbock. Ja, so, schön. Sie lernt also. So, naja, das ist so, war immer ihre Position. Aber Sie sind offenbar so nah an Sie herangerückt. Nee, Entschuldigung, also nur weil Frau Baerbock eine ähnliche Position hat wie vielleicht die beiden Parteivorsitzenden in ihrem Statement, heißt es ja noch lange nicht, wir sind herangerückt. Ich würde mir wünschen, wenn der Bundeskanzler, darum geht es mir, mich interessiert eigentlich Frau Baerbock relativ wenig, weil ich mich hauptsächlich für deutsche Politik interessiere. Aber Ihre eigenen Leute interessieren mich. Mich würde es wirklich freuen, wenn der Bundeskanzler unsere Position übernehme. Mhm. Wenn Sie sagen, unsere, wen meinen Sie dann? Meinen Sie dann Ihre Position? Oder meinen Sie beispielsweise die Position von Rainer Kraft? auch Mitglied Ihrer Partei, der sagt, wenn rechte Patrioten sich genauso anhören wie Annalena Baerbock, dann ist die Chance groß, dass es sich gar nicht um rechte Patrioten handelt. Ja, es sind nochmal, es sind Einzelmeinungen, die es in jeder Partei auch gibt. Sind Sie ein rechter Patriot? Ich bin natürlich ein Patriot, keine Frage. Ein rechter Patriot. Von mir aus auch gerne ein rechter Patriot. Jeder, wenn man Ihr eigener Mann stellt das in Abrede. Ja, wenn er das in Abrede stellt, nochmal unsere Position auch der Bundestagsfraktion und auch des AK-Außen ist da deutlich. Auch die Verurteilung Khamenei's und auch des Regimes, keine Frage. Der ist Mitglied des Bundestags. Ja, aber er ist nicht Mitglied zum Beispiel im AK-Außen. Also er ist auch kein Außenpolitiker. Also es ist seine persönliche. Ärgert Sie sowas? Ist seine persönliche Meinung. Wir sind eine pluralistische Partei, Allianz. Ich sag mal so, das gibt es in jeder anderen Partei. Aber sagt er denn das persönlich? Das ist ja so ein Statement auf X gewesen. Ja, ne? Er macht ja nur jeden Tag X-Statements. Ich weiß, aber sagt er Ihnen das vorher? Wo ich viele einfach für unpassend halte, sage ich Ihnen ganz offen. Aber nochmal, das halten wir doch aus. Das ist auch nicht schlimm. Also Sie halten vieles von dem, was er sagt, für unpassend. Ist es auch unpassend, dass er in der AfD ist? Das entscheiden nicht ich. Das entscheiden die Wähler, das entscheiden auch die Delegierten, die ihn aufstellen. Und am Ende wird er wiedergewählt oder auch nicht, genauso wie ich eventuell wiedergewählt werde oder nicht, mit meinen Positionen. Und ich denke, das ist ein ganz normaler innerparteilicher Wettstreit. Und den halte ich aus und hält auch meine Partei aus. Wähler irritiert das natürlich, weil sie nicht genau wissen, was ist jetzt eigentlich die Position der AfD an diesem Punkt? Wissen Sie diese Position nochmal, wenn ich mir die SPD als Beispiel anschaue, ich will jetzt nicht in irgendeiner Weise ablenken, aber da gibt es auch unterschiedliche Positionen von Herrn Stegner, von Herrn Mützenich, auch was den Irankrieg angeht, auch zum Beispiel, wenn ich den Finanzminister sehe, der betont, das ist nicht unser Krieg, wo man ganz klar sagen muss, das ist einfach falsch, solche Aussage, das ist nicht unser Krieg, weil natürlich wir sehr wohl in diesen Krieg involviert sind und natürlich auch die Auswirkungen, hohe Energiepreise, Gas, Öl, jeden Tag sehen. Also wir spüren die Ursachen und jetzt auch die Dinge, die im Iran passieren, jeden Tag. Letzte Frage in dem Zusammenhang. Wenn Ihr außenpolitischer Sprecher, das ist jetzt nicht irgendjemand, Markus Frohnmeier sagt, die Trump-Administration hat mit chirurgischer Präzision und klarer Zielorientierung gehandelt. Hat er dann recht? Ja, wenn man das jetzt sieht, mit Sicherheit nicht. Aber er hat das bezogen auf den Krieg im Irak, dass es eben dort nicht vollzogen wurde und hat gehofft, dass sicherlich mit einem Schlag im Iran das möglich ist. Das bezog sich nicht auf den Irak. Er hat es aber so begründet. Er wurde ja auch auf diese Aussage, auf sein Statement so gefragt. Wenn man natürlich die Bilder sieht, vom 2. März. Also wenn man die Bilder sieht, kann man nicht von chirurgischer Genauigkeit sprechen. Sie haben in dem Zusammenhang gesagt, diese chirurgische Kriegsführung kann man deutlich in Frage stellen, wenn man iranische Mädchenschulen trifft. So ist es. Oder wenn man Wasserentsalzungsanlagen trifft. Das hat dann nichts mehr mit chirurgischer Kriegsführung zu tun. Sind das Kriegsverbrechen? Das sind Kriegsverbrechen, natürlich. Die Israelis begehen und die Amerikaner begehen? Ja, wenn man eine Mädchenschule trifft, ist es ein Kriegsverbrechen, ganz klar. Wenn man Entsalzungsanlagen zerstört? Wenn man zivile Infrastruktur trifft, auch. Sehen das alle so in Ihrer Partei? Das ist, wie gesagt, ob das alle in unserer Partei so sehen, das kann ich nicht beurteilen und bewerten. Wir müssen auch eine Position haben. Also wir als Bundestagsfraktion haben diese Position. Und ich meine, es waren jetzt zwei Mitglieder dieser Bundestagsfraktion, die offensichtlich diese Meinung und Position nicht haben. Ich denke, auch wir haben mehrheitliche Meinungen in vielen Punkten und Positionen und die Mehrheit wird das so sehen. Spannend. Herr Schindler, was wird da klar? Also es wird klar, dass es in der AfD-Bundestagsfraktion sehr widerstreitende und widersprüchliche Positionen auch gibt. Herr Kropalla hat jetzt ja gerade behauptet, dass die Position von Rainer Kraft eine Minderheitenposition in der AfD sei. Das würde ich so nicht sagen, denn die AfD hat sich ja jahrelang ganz anders auch positioniert, auch zum iranischen Regime, auch zu Israel. Da war lange eigentlich eher klar, dass man an der Seite Israels steht. Da war lange klar, der Iran ist ein islamistischer Gottesstaat und die AfD gibt sich islamkritisch und sagt, sie bekämpft den Islamismus. Das war sozusagen ein Feind. Und genau das ist jetzt in den vergangenen Jahren, hat sich das ein bisschen geändert. Die Position von Herrn Kropalla ist da deutlich stärker geworden, zu sagen, ja, das löst sozusagen große Sorge aus. So hieß es ja in Ihrem Statement. Und interessant war ja an dem Statement auch von Herrn Frohnmeier, das Sie gerade angesprochen haben, das kam ja etwas später als das Statement von Herrn Kropalla und Alice Weidel. Genau. Alice Weidel und Kropalla hatten ja große Besorgnis sozusagen, wie Herr Chrupalla es jetzt auch gerade ausgeführt hat, gezeigt zu diesen Angriffen auf das iranische Regime und haben da von einer Destabilisierung des Nahen Ostens gesprochen. Ich würde sagen, davor gewarnt und haben dabei nicht erwähnt, dass der Iran in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten genau für diese Destabilisierung des Nahen Ostens verantwortlich war, mit seinem Terrorexport, seiner Unterstützung von Terrororganisationen, seiner Repression nach außen und nach innen. Und das klang dann sozusagen anders. Das war dann eine Klarstellung des eigenen außenpolitischen Sprechers. Und das Statement, was Sie abgegeben haben zusammen mit Alice Weidel, hat ja nicht nur bei Rainer Kraft für Kritik gesorgt, sondern es waren ja durchaus verschiedene Abgeordnete, auch aus Ihrer Bundestagsfraktion, die da Kritik geübt haben, sowohl in internen Chatgruppen, aber auch öffentlich. Es gab auch in nahestehenden Medien da viel Kritik an Ihrer Position. Das heißt, es ist schon sehr umstritten. Also umstritten. In dem Zusammenhang, Herr Chrupalla, Sie waren einer, der damals auch... ich glaube, der Einzige in Ihrer Partei, der Position zu Gaza bezogen hat. Mhm. Ist mir damals aufgefallen. Mhm. Wie sehen Sie das heute? Ja, ich meine, wenn man die Bilder aus Gaza sieht, dann denke ich, war meine Position auch nicht die falscheste gewesen. Nämlich? Ja, dass auch das, was dort passiert ist, ein Kriegsverbrechen ist. Ich meine, im Gaza wurde ja im Prinzip, wenn man jetzt nochmal zurückkommt auf chirurgische Kriegsführung, also ich meine, da steht ja nichts mehr. Da steht ja kein Stein mehr auf dem anderen. Und nochmal, ich stehe ja auch an der Seite des israelischen Volkes. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Aber man muss auch, wenn man Freund Israels ist, und das sind wir, die Möglichkeit haben, eine Regierung, die Regierung Netanyahu, kritisieren zu dürfen. Ansonsten ist es auch keine Freundschaft, wenn man das nicht aushält. Also Herr Chrupalla war nicht ganz der Einzige, der diese Position hatte. Er hat natürlich als Parteichef eine besondere Position gehabt. Ich habe das so wahrgenommen. Sie sind da noch viel näher dran. Genau, hat ungefähr ein Jahr nach Beginn des Gaza-Kriegs, haben Sie ja da im Bundestag kritisiert, exklusive Solidaritätsbekundungen und Parteinamen. Ja, mir ist das aufgefallen. Das war ein neuer Sound. Das war ein neuer Sound der AfD, die sich bislang eher an der Seite Israels positioniert hatte. Und Sie haben sozusagen dann eben auch eine starke Kritik an Israel geübt. Und das ist natürlich auch erstmal legitim, auch selbstverständlich Kritik auch an der Kriegsführung Israels zu üben. Die Zerstörung in Gaza hat man ja gesehen. Was ich interessant fand, war Ihr Tweet nach dem 7. Oktober 2023. Da hat es ja erst mal 4 Tage gedauert, bis Sie sich überhaupt dazu positioniert haben. Und dann haben Sie das terroristische Massaker, das da verübt worden ist, nur als Angriff bezeichnet, der zu verurteilen sei. Und dann haben Sie geschrieben, dass Sie alle Kriegstote betrauern, sozusagen auf beiden Seiten. Das finde ich schon eine sehr bemerkenswerte Formulierung, wenn eine Terrororganisation Zivilisten abschlachtet, ganze Familien im Schlaf überfällt, 240 Leute ungefähr entführt, als Geiseln nimmt, Kinder und Alte ermordet. Das sind keine Kriegstoten, das sind Opfer eines Terroranschlags, eines genozidalen Massakers. Und diese Formulierung fand ich tatsächlich relativ verharmlosend, dann da von Kriegstoten zu sprechen. Und Sie haben dann ja in diesem Zusammenhang auch Diplomatie gefordert, so wie Sie es jetzt auch in Bezug auf den Iran fordern. Das finde ich tatsächlich naiv, gegenüber Terrororganisationen oder dem Iran, was ein terroristisches Regime ist, Diplomatie zu fordern. Denn dieses Regime, das hängt einer islamistischen Märtyrerideologie an. Das versucht irgendwie diese Vernichtungsfantasien gegen Israel noch irgendwie theologisch zu begründen. Da kommt man nicht mit Diplomatie an gegen ein solches Regime. Was jetzt passiert, Herr Schindler? Eine Schwächung des iranischen Regimes, dieses terroristischen Mullah-Regimes, ist sicherlich für die iranische Bevölkerung gut. Und also finden Sie diese Angriffe und auch die Fortführung dieses Krieges, auch mit dem, was jetzt im Libanon passiert, auch was im Westjordanland passiert, das finden Sie alles gut und richtig? Das habe ich nicht gesagt. Wenn Sie zum Beispiel die Bombardierung der iranischen Mädchenschule ansprechen, dann aber ist warum es haben Sie das nicht? Aber Sie haben das doch, könnte ich halt zurückgeben. Aber das haben Sie doch auch in keinem Tweet in irgendeiner Weise verurteilt, genau diesen Angriff. Ich bin kein Politiker, sondern ich bin Journalist, der beobachtet. Richtig. Aber bei anderen Tweets sind Sie doch auch sehr israelfreundlich. Ich meine, ich verstehe das. Gerade als Springer-Journalist muss man das ja ein Stück weit, wenn man den Arbeitsvertrag sieht. Ich habe schon mehrmals die israelische Regierung kritisiert. Ja, ich finde, wenn man Freund Israels ist, muss man auch Israel kritisieren dürfen und können. Und das tue ich, gerade in der jetzigen Situation. Und ich finde es nicht richtig, was dort passiert. Und wenn wir diesen Flächenbrand jetzt sehen, und wissen Sie, klar kann man immer mit Tweets und mit den ersten Statements noch eine Schippe draufgeben. Ja, aber manchmal muss man vielleicht auch mal abwarten und die Situation bewerten und beurteilen, auch 1-2 Tage später. Ich denke, das tut auch Deutschland Politikern oder insgesamt Politikern manchmal ganz gut, bevor man Dinge verurteilt oder beziehungsweise auch benennt, die man vielleicht zwei Tage später revidieren muss. Wenn das halte ich für wesentlich schwieriger. Aber wenn Sie jetzt sagen, dass das iranische Volk muss sozusagen selbst dieses Regime überwinden, muss es auch. Dann können Sie, das ist ein Volk, das gegenübersteht einem terroristischen Regime, das 10.000 Demonstranten getötet hat, das immer wieder Oppositionelle einkerkert, foltert. Aber ein Regime hat auch im Nahen Osten, Herr Schindler, noch nie funktioniert. So wie Sie sich das jetzt vorstellen oder wo Sie meinen, dass wir damit das iranische Volk in irgendeiner Weise zu einer neuen Regierung verhelfen, indem wir Bombardements stattfinden lassen. Und wenn ich jetzt höre, teilweise auch Aussagen von israelischen Politikern, die davon sprechen, oder auch selbst Donald Trump. Entschuldigung, nochmal, ich bin zum Anfang seiner Präsidentschaft wirklich von ihm überzeugt gewesen, dass er Kriege beendet. Sie waren ja auch bei der Friedensanführung dabei. Ja. Und also Sie wurden dazu explizit eingeladen. Ja, genau. Das fand ich übrigens bemerkenswert. Entschuldigung, ja? Weil Sie das gerade ansprechen. Sie haben über ihn gesagt, sehen wir ihn gerade im Hintergrund, ja? Der muss aufpassen, dass er nicht als Kriegspräsident endet. Ja. Das ist mit Blick auch auf diese Administration, ist im Grunde eine harte Beleidigung. Weil genau das will er ja nicht sein. Mein Zitat ging aber weiter, Herr Lanz. Das muss man dann der Ehrlichkeit halber auch sagen. Um diesen Begriff. Ja, und das muss er seinen Wählern erklären. Und genau so ist er angetreten, vor allen Dingen so ist er gewählt worden. Er ist mit dem Ansatz, keine weiteren Kriege beginnen zu wollen, ist er Präsident geworden. Zentrales Wahlversprechen. Und 70% der Amerikaner wollen auch keine weiteren Kriege. 70% wollen auch keinen Krieg gegen den Iran. Und das muss er im Endeffekt seinen Wählern erklären. Und die Midterms werden es zeigen, ob er mit dieser Linie richtig fährt. Und nochmal, ich halte es, wie gesagt, auch falsch. Und ich meine, die Amerikaner, das zeigt sich ja jetzt wirklich, wenn man auch die ganzen Geschehnisse sieht, wurden von Israel in diesen Krieg hineingezogen. Es gab ernstzunehmende Verhandlungen, wo der Oman als Friedensstifter dort vertraglich mit Israel zum Schluss kam, mit der USA zusammen. Und man hat im Prinzip am selben Tag begonnen, den Iran zu bombardieren. Der omanische Außenminister hat das als Riesenfehler bezeichnet. Die gesamte arabische Welt hat es als Fehler bezeichnet. Es hat der norwegische Außenminister als Fehler bezeichnet. Es hat auch die Türkei als Fehler bezeichnet. Das kann man ja nicht alles ignorieren. Das sind alles Länder in dieser Region, die natürlich riesige Sorge haben, dass das zu einem Flächenbrand eskaliert. Und das sehen wir jetzt. Es ist ein Riesenflächenbrand. Und dann reden wir nicht mehr von 10.000 Toten, von dahingemetzelten Kindern und Frauen, sondern wenn wir von Hunderttausenden oder vielleicht sogar von Millionen reden, oder von Flüchtlingsströmen, die wir jetzt schon sehen, wenn ich mir den Libanon angucke, wo schon bereits 700.000 Menschen auf der Flucht sind. An vielen Flüchtlingsströmen war ja das iranische Regime mitverantwortlich. Das iranische Regime hat ja das Assad-Regime sehr stark unterstützt, was sehr große Fluchtbewegungen ausgelöst hat nach Europa und auch nach Deutschland. Das iranische Regime unterstützt Terrororganisationen wie die Hamas, wie auch die Hisbollah und die Houthi. Der 7. Oktober, über den wir gerade gesprochen haben, wäre nicht möglich gewesen ohne diese Unterstützung des iranischen Regimes. Da bin ich dabei, dass man Islamismus bekämpfen muss. Aber Islamismus müssen wir als allererstes in Deutschland bekämpfen und nicht im Iran. Ja, das ist nicht unsere Aufgabe. Iran unterstützt auch den Islamismus in Deutschland. Ja, aber wir haben auch gesehen mit der Machtübernahme oder beziehungsweise mit dem Versuch, im Irak einen Regierungswechsel dabei zu führen, dass damit erst der IS gestärkt wurde. Und der IS ist der größte Rivale auch der Iraner. Und der IS ist eine Terrororganisation, die in Deutschland hauptsächlich für die Anschläge verantwortlich ist. Aber wenn Sie sagen, dass diese Angriffe auf das islamistische Regime im Iran nicht in deutschem Interesse seien, dann übersehen Sie ja, dass der Iran eben auch islamistische Netzwerke in Deutschland beispielsweise unterstützt. Wir haben ja zum Beispiel die Moschee gesehen in Berlin, in denen dann getrauert worden ist, über den Tod von Khamenei. Wir hatten das Islamische Zentrum in Hamburg, das genau diese iranische islamistische Ideologie eben propagiert hat. Ja, das muss man deswegen meinen. Genau das muss man in Deutschland unterbinden. Das ist aber das schafft man noch nicht. Aber das schafft man noch nicht mit Bombardements im Iran. Also das ist ja ein Land, das wissen Sie doch auch, Herr Schindler, von über 90 Millionen Einwohnern. Das wird man auf diese Weise. Die sich ein Ende dieses Regimes wünschen, die nach Freiheit streben seit 1979. Ich weiß nicht, ob alle 90 Millionen sich das wirklich wünschen. Das glaube ich Ihnen. Das glaube ich hier nicht. Und wo sind jetzt die Demonstrationen, die jetzt auf die Straße gehen? Im Gegenteil, man hat Khamenei betrauert, man hat sich jetzt zum Beispiel auch auf die Straße mit großen Demonstrationen gezeigt. Jetzt die regierungskritischen Demonstranten im Iran sind, nachdem tausende Demonstranten getötet worden sind, nachdem viele hingerichtet worden sind in den vergangenen Jahren, das ist jetzt ernsthaft Ihre Frage? Das verurteile ich natürlich auf das Schärfste. Aber dann ist doch klar, dass jetzt keine Demonstranten im Iran auf der Straße sind, blutig niedergeschlagen werden, diese Proteste. Wir drehen uns im Kreis. Die Frage ist, wie verhindern wir das oder wie ändern wir das? Vor allen Dingen wir Deutschen. Das ist die große Frage. Die Deutschen, Deutschland war sehr stark daran beteiligt, dass es eben sehr lange, dass es jetzt zu dieser Option sozusagen kommen musste. Deutschland hat ja sehr, sehr lange mit dem Iran sehr, sehr stark zusammengearbeitet. Deutschland war eines der wichtigsten Handelspartner des Iran. Das heißt, deutsche Unternehmen haben Milliardengeschäfte mit dem Iran gemacht, auch mit Unterstützung der deutschen Regierung. Das heißt, Deutschland hat sich ja geweigert, auch nicht militärische Optionen auszuschöpfen. Man hätte ja viel mehr machen können. Man hätte das iranische Regime sanktionieren können. Man hätte die Botschaften rauswerfen können, die Terrorzentralen sind in Deutschland. Das hätte man zumindest versuchen können. Schafft man nicht da vielleicht eine Radikalisierung, genau mit dem Gegenteil, mit der Sanktionspolitik, die man auch beim Iran angewandt hat, auch im Übrigen in anderen islamischen Staaten, dass man genau das Gegenteil passiert, dass man da sogar noch eine Solidarisierung mit dem Regime erzeugt, weil man genau sieht, der böse Westen greift hier ein, der böse Westen will uns unterdrücken, wir werden ausgehungert, wie es im Irak zum Beispiel passiert ist. Sprechen Sie doch mal mit Exil-Iranern in Deutschland. Ich spreche mit Iranern, ich kenne Iraner. Das glauben Sie. Und ich höre unterschiedliche Stimmen. Die einen, die sagen, das müssen wir selber als Volk mitkommen. Unterschiedliche Stimmen. Ja, und es gibt auch einige, die sagen, wir begrüßen die Bombardements. Das will ich überhaupt nicht leugnen, in keinster Weise. Aber die Frage ist, ist es richtig? Und vor allen Dingen, welche Auswirkungen stehen uns bevor? Stehen wir vor weiteren Flüchtlingsströmen, wenn das so weitergeht? Wenn Flächenbombardements vielleicht als nächstes folgen? Wenn die Straße von Hormuz weiter vermint wird, wie es heute ist? Wenn Sie gegen Flüchtlingsströme sind, dann sollten Sie gegen das iranische Regime sein, dass diese Flüchtlingsströme produziert und in den vergangenen Jahrzehnten in den vergangenen Jahrzehnten war hauptsächlich Amerika für die Flüchtlingsströme aus dem Nahen Osten verantwortlich. Für alle Kriege, die dort stattfanden, hat Amerika die Hauptschuld, was die Flüchtlingsströme angeht. Iran war neben Putin der beste Freund des Assad-Regimes. Darf ich da einmal kurz rein, weil es der interessante Punkt ist. Gibt es, Herr Schindler, in der AfD sozusagen sowas wie ein Team Putin und ein Team Trump? Es gibt sozusagen sowohl Anhänger von Trump als auch Anhänger von Putin. Ich frage das deswegen, weil Markus Frohnmeier, der Spitzenkandidat aus Baden-Württemberg, ist ja kurz vor dieser Landtagswahl, also wirklich kurz davor, war auf der entscheidenden Abschlussveranstaltung, Herr Kupala lächelt schon ein bisschen maliziös, dabei. Nicht deswegen. Nicht dabei, ja, sein eigener Wahlkampf. Und ihm ist wichtiger, nach Amerika zu fliegen, um Republikaner zu treffen. Früher war übrigens Frohnmeier der große Russland-Freund. Man sieht ja mittlerweile auch, dass sich das gar nicht mehr unbedingt widerspricht. Ganz kurz, Entschuldigung, weil Sie das kurz anschauen, ist wichtig, dass die Leute das verstehen. Ne? Es gibt doch dieses geleakte Ding aus dem Kreml, wo es heißt, Frohnmeier haben wir unter Kontrolle. Genau, ist unser Mann. Das ist schon viele Jahre alt. Genau. Und seitdem hat sich auch einiges auch getan in der Position von Frohnmeier. Er sagt auch, er hat mit den Leuten nichts mehr zu tun, die damals wirklich auch ja, sehr nah auch an der Seite an der Seite Russlands waren. Aber interessant ist auch, dass diese Position gar nicht mehr unbedingt widerspricht, pro Trump und pro Russland zu sein, wenn man sieht, wie Trump zum Beispiel über die Ukraine spricht sich im Ukraine-Krieg verhält. Aber zu dieser Reise ganz kurz. Frohnmeier war eben von Montag bis Freitag vor der Baden-Württemberg-Wahl nicht da, sondern hat da an dieser Konferenz teilgenommen, hatte nur einen anderen Termin. Da war man tatsächlich in der AfD-Spitze nicht so ganz begeistert. Er ist am Montagabend angereist, ne? Richtig, und am Freitag Mittwoch ist zurückgekommen. Am Mittwoch ein Treffen, einen Termin, Donnerstag einen Termin, Freitag zurück und dafür die Abschlussveranstaltung im eigenen Wahlkampf sausen lassen. Als Ministerpräsidentenkandidat sind es eben schon angesprochen, entweder auf der Liste noch im Wahlkreis kandidierten. Die Abschlusskundgebung musste Herr Kupala dann mit Frau Weidel alleine machen. Genau, Sie waren da. Es gab aber noch mal am Samstag, das wissen Sie auch, eine Abschlussveranstaltung mit Herrn Frohnmeier. Also da möchte ich ihm auch ausdrücklich in Schutz nehmen. Das mache ich jetzt hier auch. Er hat einen wunderbaren, hervorragenden Wahlkampf gemacht. Das muss man als allererstes sagen. Er hat über 70 Veranstaltungen gemacht. Er hat wunderbare Fernsehauftritte gemacht, Trielle und Duelle und was weiß ich nicht alles. Nein, das gehört einfach alles mit dazu. Deswegen hat er dort einen hervorragenden Wahlkampf gemacht. Auch mit dem Ergebnis von 18,8% sind wir sehr zufrieden. Alles gut, er wollte 25. Und es gibt ich will auch mehr, ich will auch 30. Nein, das waren seine eigenen Erwartungen, die er da geweckt hat. Dass man immer hohe Erwartungen hat, das ist auch richtig, das motiviert. Ich verstehe, dass Sie das jetzt kleinreden. Nee, ich rede es nicht klein. Ich komme aber noch zu dem letzten Satz. Ja. Und natürlich, und das sieht er mittlerweile auch so ein, war das sicherlich nicht die beste Entscheidung, dann nochmal nach Amerika zu fahren. Wenngleich, er hat das lange geplant, es war kommuniziert. Und ich sehe daran am Wahlergebnis überhaupt keine Minimierung, ob er nun jetzt in Amerika war. Im Nachhinein kann man über vieles diskutieren. Das weiß er auch selbst. Mhm. So selbstkritisch ist er. Aber insgesamt hat Herr Frohnmeier einen hervorragenden Wahlkampf gemacht. Und da lasse ich auch nichts an ihn kommen. Naja, ganz kurz. Also er sucht den Schulterschluss, den Kontakt zur Magerbewegung von Trump. Ja. Und Sie sagen, das ist ein Kriegspräsident, reden heute auch hier von Kriegsverbrechen. Da gibt es ja offensichtlich diese Stimmen gibt es doch auch in der Magerbewegung. Wenn ich auch den Vizepräsidenten Gidi Wenz hier nehme, der auch ganz klar sehr ruhig geworden ist die letzten Wochen und Tage. Und aber er nennt ihn nicht einen Kriegspräsidenten natürlich, ne? Nochmal, ich habe auch nicht gesagt, ich hoffe, er wird keiner. Ja? Und das wird er den amerikanischen Wählern überlassen. Ich bin maßlos enttäuscht von Donald Trump, das sage ich ganz offen, was seine Wahlversprechen angeht und seine Ankündigungen. Er hat ja auch im Wahlkampf Kamala Harris vorgeworfen, sie würde den Dritten Weltkrieg beginnen. Zwar. Ja, und jetzt stehen wir an der Schwelle dessen, dass wir wahrscheinlich mit Donald Trump den Dritten Weltkrieg begonnen haben. Und das sind schon Wortbrüche, die ich ihm wirklich auch übel nehme und die ihm auch das amerikanische Volk übel nimmt, die im Übrigen nochmal diesen Krieg im Iran wesentlich mit höheren Raten ablehnt als Deutsche. Also 70% der Amerikaner wollen diesen Krieg und unterstützen diesen Krieg nicht. Zum Thema, sagen, wie glaubwürdig ist man als Politiker, wie ernsthaft muss man Politik betreiben? Wie finden Sie in dem Zusammenhang Ihren eigenen Spitzenkandidaten, Markus Frohnmeier, der im Grunde die Nancy Faeser macht, wenn man so will? Also lässt sich aufstellen als Spitzenkandidat. Und wenn es was wird mit dem Ministerpräsidenten, sagst du gerne ja, aber bist nicht bereit, als einfacher Landtagsabgeordneter dann irgendwo auf den Bänken zu sitzen. Bei Nancy Faeser 2023 in Hessen hatte die AfD das damals sehr stark kritisiert, dass sie gesagt hat, sie wird ihr Mandat nur annehmen, wenn sie gewinnt. Sie stand aber damals auf Listenplatz 1, hat ihr Mandat dann wie angekündigt nicht angenommen. Und auch deshalb hat man das in der AfD-Spitze tatsächlich für eine riskante Strategie gehalten von Frohnmeier, das sozusagen so ähnlich zu machen und eben nicht mal zu kommentieren. Naja, ich meine, es ist ja eine Frage auch irgendwie, wie ernsthaft man das betreibt. Also nochmal. Also wie finden Sie das? Also da lässt sich einer nicht, den kannst du nicht wählen. Ja, aber nochmal, das ist ja von Anfang an so kommuniziert und das weiß auch der Wähler. Es macht es ja nicht besser. Aber nur Moment, auch so. Das ist ja keine Trickserei in irgendeiner Weise. Erstens mal ist das nicht. War bei Faeser genauso. Ist das, Moment, zu Faeser komme ich gleich. Ist das erstmal eine Entscheidung der Landespartei in Baden-Württemberg? Nein, schon klar. Ja, das gehört ja. Und das ist auch eine personelle Auswahl, die sie getroffen haben, weil es wahrscheinlich personell auch als Spitzenkandidat keine Alternativen in Baden-Württemberg gab, wo man sagt, mit ihm können wir Wahlkampf machen. So ehrlich muss man sein. Und deswegen bin ich auch froh, dass Markus Frohnmeier das gemacht hat. Ob das, wie gesagt, auch aus Berlin heraus. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, Ministerpräsident in Baden-Württemberg zu werden, muss man ja ehrlicherweise sagen, die war noch nicht gerade so hoch. Also von daher, denke ich, war es jetzt nicht kriegsentscheidend zu sagen, ich muss auch für den Landtag kandidieren. Nein, Herr Kupala. Ja, doch. Nein, es geht wirklich um was anderes. Nein, gerade Sie spielen doch immer irgendwie diese patriotische Fiedel und sagen irgendwie, also es geht um das Land und es liegt uns wirklich am Herzen. Liegt ihm Baden-Württemberg so wenig am Herzen, dass er nur bereit ist, als Ministerpräsident im Zweifel dort aufzutreten, aber als einfacher Landtagsabgeordneter lieber nicht? Und offenbar ist es ihm auch so wenig wichtig, dass er sogar als Spitzenkandidat dann vorher noch mal lieber einen Ausflug nach Amerika macht. Nochmal, also ich meine, er hat das ja begründet, auch was die Reise angeht. Das will ich mal jetzt hier davon absehen. Aber insgesamt dort auch nicht auf der Liste anzutreten, das war von vornherein seine Entscheidung gewesen. Und das war auch klar kommuniziert. Nochmal, die Baden-Württemberger AfD hat ihn einstimmig, ich glaube mit einer Gegenstimme, zum Spitzenkandidaten, zum Ministerpräsidentenkandidaten gewählt. Also überhaupt nicht. Und dort hat er das zu verantworten. Die Baden-Württemberger sind mit diesem Wahlergebnis sehr zufrieden. Es sind 35 Abgeordnete, die jetzt einziehen. Doch, das ist der Punkt. Und ich glaube auch nicht, dass der Wähler, dafür habe ich natürlich auch noch keine Belege, das sage ich auch ganz ehrlich, da werden auch Nachwahlbefragungen stattfinden, das in irgendeiner Weise abstraft oder wie auch immer. Darum geht es. Das sind alles taktische Überlegungen. Mitglieder, die da an der Ernsthaftigkeit von Frohnmeiers Kandidatur gezweifelt haben. Frohnmeier hatte das ja begründet. So verkommt Politik das ist Show, das ist ein Gag. Politik hat was mit Überzeugungen zu tun. Ganz ehrlich, ich möchte vorne an der Spitze Leute haben, die bereit sind, wirklich ganz ernsthaft für das Land, für das Bundesland, für das ganze Land zu kämpfen, sich einzusetzen mit allem, was sie haben. Und wenn man das dann so macht, dann wird das irgendwie, das wird ein Gag. Das ist einfach ist eine Spaßveranstaltung. Ich würde das nicht als Gag sehen. Noch dazu, wenn man sich dann auch immer inszeniert als die Aufrechten, die Einzigen, die sozusagen Politik ernsthaft betreiben und nicht von Filz und Korruption durchzogen sind. Es ist schon schöner, taktisch wenn es so wäre. Aber nochmal, auch aus Personalmangel, wenn man, wie gesagt, einen Repräsentanten hat, der auch bekannter ist, dann war das meiner Meinung nach nicht die schlechteste Entscheidung. In Zukunft kann es sicherlich anders aussehen. Weil wir gerade darüber reden, wie Sie sich inszenieren und inszeniert haben als Partei. Wissen Sie eigentlich, was Sie alles so über Vetternwirtschaft und so im Bundestag erzählt haben? Oh, ich denke schon. Wollen wir mal reinhören? Fangen Sie mal an. Es lohnt sich. Ja. Sie tauchen da auch auf. Bitte schön. Wir möchten gegen eine SPD-Mauschelei vorgehen, die eigentlich verfilzter kaum hätte sein können. Beispielhaft sind hier die linken Vereine, die Veruntreuung bei der AWO bundesweit oder auch die Selbstbedienungsmentalität hier in diesem Parlament zu erwähnen. Robert Habeck hat das Wirtschaftsministerium zum Vetternwirtschaftsministerium gemacht. Staatssekretäre sind mit Experten verheiratet, verschwistert oder verschwägert. Ein ganzer Familienclan. Bei der Vetternwirtschaft im Wirtschaftsministerium hätte Herr Habeck bei jeder normalen Regierung längst den Hut nehmen müssen. Dieses ganze korrupte, dieses schmierige Zeug, was hier betrieben wird, das ist etwas, und ich sage es nochmal, ich wiederhole es nochmal, das ist schmierigster Filz. Wir müssen wirklich mit einem eisernen Besen durch die Ministerien. Vetternwirtschaft und dazu ein bisschen PR-Blabla, das reicht vielleicht, um in der heutigen SPD Karriere zu machen. Die Altparteien verwechseln den Staatsdienst offensichtlich mit einem Selbstbedienungsladen. Herr Kupala, können Sie das mal erklären? Wenn man sowas so hart geiselt und plötzlich merkt man, ach du gute Güte, jetzt haben wir mit allen Fingern irgendwie drauf gezeigt und jetzt zeigen doppelt so viele Finger auf uns selber zurück. Ja, da muss man aber jetzt mal anfangen, die Dinge ein bisschen zu unterscheiden und auch einzuordnen. Ja, was meinen Sie denn jetzt konkret zum Beispiel? Das, was gerade unter dem Stichwort Verwandtenaffäre läuft. Ja, also nochmal, Verwandtenaffäre, wenn man das so bezeichnet, das sind alles Arbeitsverträge und Verhältnisse, die rechtens sind. Kein einziges ist illegal. Das also bislang wir ja noch gar nicht. Bislang ist mir kein einziger Fall bekannt, der nicht rechtens ist und der illegal ist. Ich sag das, was Sie da im Bundestag angeprangert haben, war auch nicht illegal. Das ist der Vorwurf, ne? Sozusagen, die doch, Illegalität. Doch, es gab schon ein paar Dinge, die ich meine, da sollte man... In einigen Fällen stehen ja Scheinbeschäftigungen im Raum. Das wäre tatsächlich illegal. Ja, da geht es ja, da muss man es beweisen können, und die kann man nicht beweisen. Einen Betrug möglicherweise sogar. Die muss man beweisen. Ich will und ansonsten gibt es ja Fälle, die Sie ja auch genannt haben, als die haben zumindest ein Geschmäckle. Ja, da komme ich ja leider zu. Ich habe ja noch mal gesagt, es gibt Dinge, und daran werden wir auch natürlich auch transparent in unserer eigenen Partei und Fraktion arbeiten, wo wir auch eine Compliance-Regelung schaffen, dass zumindest, ich sag mal, Fälle, wo man eine halbe Fußballmannschaft einstellt, 16, ja, 16 Minijobs schafft oder auch wenn drei so. Geschwister bei einem angestellt sind, die Dinge sind zum Teil schon beendet, weil sie eben geklärt wurden. Mhm. Das geht nicht. Da sage ich Ihnen ganz ehrlich, nee, lassen Sie mal ganz kurz. Sie dürfen. Wir sind ja hier nicht bei Maischberger. Lassen Sie mir kurz ausreden. Also das sind also, Dinge, was heißen, die... Weiß ich jetzt nicht. Na, da darf ich ja nicht ausreden. Also, Sie dürfen bei mir immer ausreden. Deswegen, aber das sind Dinge, das sage ich ganz das klar. Maischberger doch auch. Bitte. Also das ist jetzt ein Gag. Ich weiß nicht, ich habe es nicht gesehen, nee, tut mir leid. Dann gucken Sie die letzte von mir mal. Nochmal, also das sind Dinge, die gehen nicht. Ja, ganz klar. Und das sind auch die Dinge, wo ich sage, das ist mehr als ein Geschmäckle. Aber es geht für mehr als ein Geschmäckle. Und für mich ist auch ein Geschmäckle, wenn man über Kreuzbeschäftigungen hat, weil man natürlich dadurch zumindest den Eindruck erweckt, persönliche Vorteile zu haben. Und das sind immer problematische Dinge, wo ich sage, auch wenn es gestattet ist. Und da muss man ja auch sagen, genau. Das wissen Sie auch, Herr Schindler, jedes Landesparlament hat unterschiedliche Regeln. Es gibt zum Beispiel Landesparlamente, da dürfen Sie die Ehefrau einstellen. Es gibt Landesparlamente, da dürfen Sie nur vier Menschen oder Personen einstellen. Es gibt Bundesland wie Bayern zum Beispiel, die da ganz hart gegen Verwandtschaftskram. Ja, nach der CSU-Affäre mit Frau Bär, die ihren Ehemann und Freund und was weiß ich nicht alles eingestellt hat. Richtig. Also das sind alles Dinge, die natürlich dort untersagt sind. Wir sind gerne bereit, auch an einer Reform dessen auch auf Bundesebene mitzuwirken. Keine Frage. Es geht um den Punkt, dass man das vorher so hart anprangert. Weil wenn Sie sagen, das, was wir da gemacht haben, war alles legal, steht ja immer die Frage im Raum, war es denn noch legitim? Da gebe ich Ihnen recht. Und wenn man so hochmoralisch auftritt und das andere geiselt, was übrigens auch alles legal war, soweit ich weiß. Es gab schon Dinge. Ich sag mal, bei Geissens war, das weiß ich nicht, ob da alles bei legal. Bei den Geissens? Nee, bei Greichen. Entschuldigung, Geissens. Ist ja fast das Gleiche. Ist ja fast das Gleiche. Nein, bei Greichen, schön, wie ich darauf kam. Bei Greichen war es schon ein bisschen mehr über dem hinaus. Sie sagen, Sie fordern, Sie versprechen Transparenz. Das ist ja erstmal eine gute Ankündigung. Da können wir sozusagen gespannt sein, was da kommt. Denn wenn ich mich umhöre, auch in der AfD, dann erzählen da einem da viele, da gibt es noch ganz viele Fälle, die noch nicht öffentlich bekannt sind. Das heißt, da wird noch einiges kommen. Dieses Aufklärungsinteresse, das ist ja nicht bei allen Ihren Kollegen so hoch. Es gab jetzt ja zum Beispiel einen Antrag in der Bundestagsfraktion, unter anderem vom Thüringer Abgeordneten Torben Prager, der den Fraktionsvorstand aufgefordert hat. Er müsse jetzt genau das schaffen, was Sie gerade versprochen haben, nämlich Transparenz. Da ist die Rede von einem massiven Reputationsschaden. Das war in der Fraktionssitzung jetzt Thema. Frau Weidel sagte dann wohl ganz kurz, wir werden eine Compliance-Regelung schaffen. Und dann gab es einen Antrag auf Nichtbefassung dieses Antrags, der da eine große Mehrheit bekommen hat. Das heißt, die Fraktion hat sich nicht mit diesem Beschlussantrag beschäftigt. Und Sie als Fraktionsvorstand sind es gerade eben nicht dazu aufgefordert, diese 16 Fragen zu beantworten. Ja, aber ich finde ganz kurz, gleichwohl haben wir auch dieses Anliegen sehr ernst genommen. Das sage ich auch wenn es eine Minderheit der Abgeordneten ist. Und das habe ich auch in dieser Fraktionssitzung gesagt. Nehmen wir das ernst, weil aber auch Frau Weidel angekündigt hat, dass wir eine Compliance-Regelung schaffen werden. War das auch für die Mehrheit der Fraktion natürlich dahingehend der Arbeitsauftrag, dass die Fraktionsspitze, und das werden wir nächste Woche auch tun, der Fraktion was vorlegen. Also wir nehmen das schon sehr ernst, keine Frage. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, dreckige Wäsche wird zu Hause gewaschen. Ja. Wir machen das intern. Und das machen wir nicht über die Welt oder über irgendwelche Medien. Das hätten Sie zwar gern. Und wenn Sie jetzt einfach so in den Raum werfen, da gibt es vielleicht noch mehr Fälle. Das wissen wir nicht. Ich weiß es auch nicht. Wir machen das schon selber. Lass uns einmal kurz reingucken. Es gibt so ein interessantes Video, das ein paar Dinge mal erklärt, wie dieses System eigentlich funktioniert. Bitte schön. Sigmunds Vater arbeitet für den Bundestagsabgeordneten Thomas Korell. Ebenso wie die Eltern des Landtagsabgeordneten Matthias Büttner. Vom stellvertretenden Fraktionschef Till Schneider war mal die Ehefrau beim Bundestagsabgeordneten Schmidt angestellt. Ebenso wie Frau und Tochter von Landeschef Martin Reichert. Bei ihm wiederum soll Vater Sigmund zuvor gewesen sein. Vom parlamentarischen Geschäftsführer Tobias Rausch sollen gleich drei Geschwister bei der Bundestagsabgeordneten Claudia Weiß arbeiten. Deren Tochter soll bei der Landtagsfraktion angestellt worden sein. Rauschs Schwager wiederum fand Anstellung bei Korell wie Vater Sigmund. Und das ist nur ein Ausschnitt. So ein paar Sachen davon haben Sie schon abgeräumt? Ja. Was haben Sie gedacht, als Sie das erste Mal so gehört haben? Sie sind ja, wenn man oberflächlich drauf schaut, auf den ersten Blick auch betroffen. Da kommt aber Frederik Schindler und sagt, das ist unproblematisch. Erklären Sie mal, warum. Naja, ich finde wirklich, dass man da differenzieren muss. Bei Herrn Kupala geht es ja um eine Wahlkreismitarbeiterin, deren Mann dann später Abgeordneter wurde, als sie schon Mitarbeiterin bei Ihnen war. Das finde ich ist tatsächlich ein anderer Fall als jetzt so eine Überkreuzanstellung oder wenn jemand gleich irgendwie drei Geschwister und einen Schwager und noch die Ehefrau irgendwo angestellt hat und die davor alle überall schon woanders waren. Das heißt, man muss da sich schon genau natürlich die Fälle anschauen und auch differenzieren, welche Fälle sind problematisch, wo liegen möglicherweise sogar Scheinbeschäftigungen vor. Auch diese Vorwürfe gibt es. Und was wir gerade gesehen haben, sind ja nur die Fälle aus Sachsen-Anhalt. Mittlerweile sind ja viel mehr Fälle bekannt, auch aus Niedersachsen, aus Nordrhein-Westfalen, aus Baden-Württemberg, auch Landesvorsitzende sind da betroffen. Bitte noch mal, damit das sozusagen die richtige Anordnung erfährt, noch mal kurz zu erklären. Ne? Auf 22 Abgeordnete der AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt kommen 156 Mitarbeiter. Zum Vergleich, die 40 CDU-Abgeordneten haben insgesamt 125 Mitarbeiter. Das ist die Dimension. Ja, nochmal, erstens ist es erlaubt. Aber es ist legitim, wenn man mit dem Anspruch auftritt. Also ich sag mal so trotzdem, wenn ich jetzt auch diese Fälle dort sehe, für mich auch meinem Einstellungs- und Angestelltenverhältnis meiner Mitarbeiter zählt das allererstes die Qualifikation. Und ich habe überhaupt kein Problem, noch dazu, wenn es erlaubt ist, wenn ich von einem Abgeordneten die Ehefrau einstelle und die ist qualifiziert für diesen Job. Warum soll ich sie nicht einstellen? So reich und gut gepflastert ist der Arbeitsmarkt auf diesem Bereich eben auch nicht. Ja, ich habe ein großes Problem. Aber die Kumpels aus der Fußballmannschaft einzustellen? Naja, das sind eben die Dinge, die nicht gehen und wo es mehr als ein Geschmäckler hat und die sollten auch beendet werden. Ist und auch Frau Weiß, in dem Fall, um hier, die in dem Fall genannt wurde, hat auch diese Arbeitsverhältnisse mit den Geschwistern, zumindest mit zwei von denen, beendet, was ich erstmal als Reaktion richtig empfand. Ja, und alle anderen Arbeitsverhältnisse... Weil man erwischt worden ist, ne? Erwischt, nochmal. Ja, was sonst? Ja, alle anderen. Ich kann aber auch nicht bei den Abgeordneten. Denn die Entscheidung, jemanden einzustellen, ist dem Abgeordneten freigestellt. Da kann kein Fraktionsvorsitzender, Parteivorsitzender sagen, das geht nicht, den kann ich nicht einstellen. Also dieses Fingerspitzengefühl muss schon und sollte jeder auch selber haben und auch schauen, ob es legitim ist. Und kurze Frage: Kennen Sie alle Ihre Mitarbeiter? Ich? Ja. Ja, ich kenne schon meine Mitarbeiter, das möchte man auch. Haben Sie jetzt noch einen Ausschnitt? Ja. Ja, den kenne ich schon. Wollen wir uns den mal gemeinsam angucken? Bitte schön. Ist peinlich, oder? Wenn es der ist, ja. Okay, es ist der und wir schauen mal rein. Kennen Sie diesen Mann? Nee. Haben Sie den schon mal gesehen? Kenne ich nicht. Also Sie können den nicht identifizieren? Wer soll das sein? Also, Katrin Haas von Frontal, ZDF, der soll bei Ihnen beschäftigt sein, ist meine Information. Oh, nee, nee. Also der ist nicht bei Ihnen beschäftigt? Nein. Haben Sie noch nie gesehen? Nein. Okay. Er will von uns wissen, wie der Mann auf den Fotos heißt. Wir nennen ihm den Namen seines Mitarbeiters. Hm. Schon mal gehört? Ja. Ist er das nicht? Ja, ist schlecht zu erkennen, aber der ist auf jeden Fall kein... zu erkennen? Ja. Ihn haben Sie noch nicht gesehen? Nein, ja doch. Na ja, klar. Aber... Jetzt fällt es Ihnen ein? Nein, was soll mir da einfallen? Ist für mich auf diesem Bild nicht erkennbar. Nicht eindeutig gleich auf den ersten Blick. Welche Tätigkeiten hatte er bei Ihnen im Büro? Was so Mitarbeiter so machen, ne? Also, ich weiß es nicht genau. Ja, aber das würde ich auch nicht so quasi mit ihm kommunizieren wollen, weil es halt auch niemandem was angeht. Gezahlt hat er ihm ein Monatsgehalt von fast 4.000 Euro. Kürzlich habe man das Beschäftigungsverhältnis beendet. Immerhin. Also er sagt ja gerade, dass es niemandem was angehe. Es geht ja immerhin um Steuergeld hier. Und wenn er nicht mal seinen eigenen Mitarbeiter erkennt, erklären Sie es einmal auch kurz, Herr Schindler, worum es da eigentlich wirklich geht, was die Dimension ist und was das Thema dahinter ist. Wir haben ja hier einen Bundestagsabgeordneten der AfD gesehen, Thomas Kurell. Und jeder Bundestagsabgeordnete hat ja ein sehr großes Mitarbeiterbudget, um die 26.000 Euro monatlich. Natürlich aus Steuergeldern, dass der Abgeordnete sehr frei verwenden kann, selbst entscheiden kann, wie viele Mitarbeiter er einstellt und welche. Und deswegen geht es natürlich auch jemanden etwas an, ob da wirklich jemand arbeitet überhaupt. Und dieser Bundestagsabgeordnete, bei dem sind auch noch die Eltern eines sachsen-anhaltischen Landtagsabgeordneten angestellt. Hier ging es jetzt ja gerade um den Schwager eines sachsen-anhaltischen Landtagsabgeordneten. Und auch noch der Vater von Ulrich Siegmund ist auch noch dort angestellt. Der Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt hat zwischenzeitlich dort über 7.700 Euro im Monat verdient, was ein sehr hohes Gehalt für einen Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten ist. Das wurde dann aus der AfD damit begründet, dass er Diplom-Ingenieur ist und damit sehr hochqualifiziert sei. Interessant ist aber, dass Thomas Kurell Sportpolitiker ist, also im Sportausschuss des Bundestags sitzt. Da fragt man sich dann, was hat ein Diplom-Ingenieur da zu suchen? Und ich finde zwei Dinge... Fußballfelder entwickeln, designen, Statik? Vielleicht, das muss dann Herr Kurell beantworten. Ganz kurz, da muss ich mal einhaken. Also ich sag mal so, nur weil ich jetzt in einem Ausschuss Wirtschaft bin oder im Ausschuss Außen bin, stelle ich nicht Mitarbeiter ein, die nur für dieses Fachgebiet zuständig sind. Das wissen Sie auch. Erstens mal können die Ausschüsse relativ schnell wechseln. Ja, also deswegen muss man schon Mitarbeiter haben. Und vielleicht zum Vater von Ulrich Siegmund, das ist wirklich jemand, der arbeitet und der auch qualifiziert ist. Also jetzt, da sind wir wieder bei der Pauschalisierung von allen Fällen, die Sie jetzt aufzählen. Das halte ich für falsch. Ja, also nochmal, wenn derjenige arbeitet und wenn er auch dann für diese Arbeit seinen Lohn macht. Also im Fall des Vaters von Siegmund ging es mir ähnlich. Dann fangen wir an und gehen mal gerne durch alle Ministerien und alle Staatssekretäre, wie überall angestellt sind, was die so alle machen. Es ist nun mal leider in der Verwaltung schlecht möglich, auch Produktivität zu messen. Das kann man schlecht. Also ja? was ich noch bemerke. Das muss man ehrlicherweise einfach so sagen. Und das sage ich Ihnen als jemand, der nun auch als Handwerker mal gearbeitet hat, wo man immer denkt, diejenigen im Büro machen weniger. Die machen nicht weniger, aber es gibt durchaus problematische Dinge, wo man sagt, das kann man nicht messen, ob jemand in der Verwaltung oder als Angestellter auch wirklich dort jeden Tag seine Leistung bringt. Das kann man. Und als Bundestagsabgeordneter, auch in meinem Wahlkreisbüro, machen meine Angestellten natürlich die Aufgabe, Bürgeranfragen zu beantworten, natürlich auch Termine zu vereinbaren mit Bürgermeistern, mit sonstigen Unternehmen, aber auch natürlich zum Beispiel Besucherfahrten zu organisieren. Also es gibt genügend Arbeit, da will ich jetzt auch nicht hier so zu tun. Und das finde ich auch schlecht, dass die meisten hier wirklich wunderbare Arbeit leisten. Und das sind Einzelfälle, und ich bezeichne es wirklich als Einzelfälle, wo der Abgeordnete auch animiert ist, die Dinge zu klären. Da gebe ich Ihnen ja recht. Also wenn jede Woche neue Einzelfälle rauskommen, dann kann man irgendwann eben nicht mehr von Einzelfällen sprechen. Ich finde zwei Dinge bemerkenswert von den Punkten, die Sie noch genannt haben. Wenn Sie sagen, sozusagen, man muss auch erstmal aufklären und sich die Fälle genau anschauen, da bin ich total bei Ihnen. Aber was ich da nicht ganz verstehe, ist, warum werden jetzt schon die Leute ausgeschlossen, die sozusagen ja als Whistleblower auf solche Missstände aufmerksam gemacht werden? Also Jan-Wenzel Schmidt aus Sachsen-Anhalt, der überhaupt erst diese Vorwürfe ins Laufen gebracht hat, wurde wurde aus der Bundestagsfraktion ausgeschlossen. Ganz kurz, Anja Arndt, die Europaabgeordnete, die ein System in Niedersachsen behauptet, um den dortigen Landesvorstand. Sie hat jetzt ein Parteiausschlussverfahren, soll ausgeschlossen werden. Es gibt andere Fälle, denen Konsequenzen angedroht wurde. Martina Uhr, eine Bundestagsabgeordnete, die auch Vorwürfe erhoben hat, wurde aus der niedersächsischen Landesgruppe der Bundestagsfraktion ausgeschlossen. Und es kann ja sein, dass die auch falsche Vorwürfe erhoben haben. Und das wäre dann ja tatsächlich ein parteischädigendes Verhalten. Aber das müsste ja am Abschluss dann einer solchen Untersuchung stehen und nicht am Anfang. Wir sind leider schon am Ende. Aber ich finde, es werden noch weitere Fälle kommen. Und da noch mal in die Tiefe zu gehen. Ja, aber noch mal ganz kurz. Da muss ich trotzdem ganz kurz antworten. Noch mal, das sind alles Dinge, die wenn Jan Wenzel-Schmidt nehmen. Es geht auch darum, wie diejenigen auch Aufarbeitung sehen. Und Aufarbeitung, und das ist nun mal für eine Partei existenziell wichtig, findet nicht statt in der Öffentlichkeit, sondern intern. Wenn Herr Schmidt zu uns gekommen wäre, diese Dinge uns intern auch gezeigt hätte, ohne dass er sofort Interviews in den Medien gibt und damit natürlich einen Schaden für die Partei erzeugt, dann ist das eine andere Herangehensweise. Das Gleiche im Übrigen auch mit Frau Arndt in Niedersachsen, die Vorwürfe erhoben hat, die sie schlecht beweisen kann. Nochmal, das ist alles noch in Aufarbeitung. Viele sagen, und das auch, dass viele Vorwürfe falsch sind. Das stimmt auch. Weil die Zeit tatsächlich drängt. Ich habe nur noch eine kurze Frage, ja oder nein. Werden Sie das rückhaltlos, brutalst möglich, war mal die Formulierung, lange Zeit her, aufklären? Also das höchste Gut, das haben wir gesagt, ist Glaubwürdigkeit. Ja oder nein? Und damit werden wir das natürlich machen, ja. Trotzdem ist es auch ein Appell in die eigene Partei, an alle Abgeordneten, dass man in sich geht und auch diese Transparenz selbst erzeugt. Und das ist auch der Aufruf, den ich hier gerne noch mal gebe. Das ist der Satz, an dem wir Sie dann messen können. Danke ganz herzlich. Wir sehen uns und hören uns zu dem Thema sicher noch häufiger. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.